Wir Nationalsozialisten gehen allen Dingen auf den Grund. Wir räumen auf mit Fiktionen und als Ob-Konstruktionen, durch die sich ganze Epochen über die Wirklichkeit hinweggetäuscht haben. Diese Wirklichkeitshaltung kennzeichnet auch unser Verhältnis zur überkommenen Einrichtung der Universität. Die in der nationalsozialistischen Wissenschaft als der von einer Weltanschauung befruchteten, an Blut und Schicksal gebundenen, aber in ihrem Verfahren freien Erkenntnis ist das innere Ordnungsprinzip unserer Hochschulen. Die Universität an Anstalt aber wird nicht aus der Idee der Wissenschaft, sondern aus den Zielsetzungen und Forderungen von Volk und Staat begründet.